Willkommen zu unserer Podcast-Besprechung von Agent Carter, Episode 10, mit dem Titel Hollywood Ending. Nun, und die Staffel 2 von Agent Carter hat ihr Ende hier gefunden. Und sie haben es geschafft, den Hauptbösewicht, die Hauptbösewichtin, zu besiegen. Und wie sie das jetzt eben zu Ende gebracht haben, also dass hier zuerst Whitney Frost nur in einem Raum abgeschlossen war und dann sie dann so herausgelockt wurde. Also muss ich jetzt sagen, ich fand das eher so, also auf Englisch sagt man so underwhelming, so auf Deutsch, hat mich nicht so aus den Socken gehauen. Ich fand irgendwie, vorher gab es Kämpfe, so Momente, wo Peggy und Frost sich gegenüberstanden, wo es interessanter war. Und hier ging das irgendwie einfach recht schnell. Ja, sie wird dann mit diesem Strahl beschossen und sie ist jetzt besiegt und nachher wird sie einfach weggeräumt. Weggeschlossen. Ja. Ja. Also, ja, hast du das? Wo du das sagst, fällt mir das auch auf. Das leuchtet mir ein. Ich habe ja schon gesagt, dass ich jetzt auch nicht total begeistert war von dieser Folge, sondern ich habe sie eher so geschaut. Und wenn ich mir jetzt überlege, was du gerade gesagt hast, war vielleicht so der Showdown-Höhepunkte waren eher so, dass in der Wüste diesen Riss wieder also als sie da die Bombe zünden, oder halt der Showdown da in der Fabrik, wo dann auch die Frage ist, ob also Thompson ja den Wissenschaftler zwingt, die Bombe zu zünden und so. Also das stimmt, das war ein bisschen mehr spannender, ja, oder intensiver. Also konkret auf diese Personen, während hier mehr so dann einfach so dieses Portal, das sie schließen mussten. Ich könnte mir vorstellen, dass in dieser letzten Folge die Spannung ein bisschen hergestellt werden sollte durch diese Susa-Peggy-Sache, weil das ist ja quasi, Gott, wird jetzt Susa aufgesogen. Und da würde ich einfach sagen, ich glaube, dafür verhebt diese Liebesgeschichte zwischen den beiden nicht genug. Also für mich hat sich nie eine richtige Spannung aufgebaut in Bezug auf die beiden. Also so von wegen, dass man da saß und dachte, oh mein Gott, nein. So, also von wegen, nein, er darf jetzt nicht jetzt, wo sie sich doch gerade gefunden haben. Also das war vielleicht die Absicht, dass quasi wie weniger jetzt Whitney Frost den Spannungspunkt darstellt und ob man sie jetzt überwältigt, sondern mehr so, oh je, wird er noch reingesogen und so. Ja, stimmt. Das ist dann wie der Höhepunkt der Folge gewesen, dass sie... also das war irgendwie noch witzig zum Zuschauen, dass sie alle an diesem Kabel Schlauch. Das war einfach irgendwie, also ich musste lachen, das sah eher blöd aus und das hat wieder mit dem Budget der Serie zu tun, aber einerseits passt es irgendwie auch gut. Ja, es ist ja, also beim Agent Carter hält ja immer so diese Balance zwischen aufregend und Action und Big Stakes und dann auch wieder sehr komödiantisch. Ja, so. Und eben auch doch comic-mäßig, was nicht irgendwie. Also so, weißt du, die Comics aus den 50er Jahren, dass die dann tatsächlich etwas so aussahen. Also das passt ja eigentlich dann genau. Aber es war halt natürlich, also dass sie dann da so in einer Reihe sich so festhalten muss. Ne? Und dann Howard hat ja dann noch diesen Kommentar gebracht. Mit den unsavory thoughts. Dann dachte ich einfach, behalt's einfach für dich. Das ist eigentlich ist das sexuell übergriffig und unnötig. Das muss Peggy in dem Moment jetzt wirklich nicht wissen. Genau. Jetzt geht es um etwas Größeres. Ja, das fand ich auch unnötig. Also es ist auch unangenehm. Es ist einfach unangenehm. Aber das ist so der Witz des Charakters, dass er eben, das ist nicht sehr, ja, und das finde ich halt schade, weil sie ihn andererseits ja auch wieder versuchen darzustellen, dass er quasi, also ich finde das eh albern, das Schema Frauen hält. Wenn, dann gefallen mir eher Figuren, die einfach generell sehr charmant sind mit allen. Wobei, da kann man jetzt auch sich wieder drüber unterhalten, ob er das ist. Aber da versuchen sie ja so zu zeigen, er bändelt jetzt einfach wirklich mit allen möglichen Frauen was an. So von wegen, also er ist dann nicht irgendwie mega arrogant, sondern eigentlich auch nett gegenüber Frauen. Und er ist ja auch lustig. Und ich weiß nicht, ob es dann einfach nur, weil es die Zeit ist, nötig ist, dass er so blöde Bemerkungen macht. Ja. Weiß ich echt nicht. Naja. Naja. Ja, der Howard, der... Also ich, was ich zum Howard sonst noch hätte, wäre einfach, dass er mit Jarvis zusammen halt eine lustige Mischung macht. Also weil Jarvis ist ja zusammen mit Carter, mit Peggy ist er ja, Jarvis ist ja der weniger gut kämpfen kann, weniger gut da in so Krisensituationen reagieren kann und so weiter. Aber dann im Vergleich zu Howard ist er der sozusagen der mehr ernst drauf ist, während Howard so eben seine. Also es gibt die Szene, wo sie Frost überfahren und dann schauen beide gleichzeitig aus dem Auto und dann Stark, also ich habe so das Zitat so, Charles, you just hit the woman with my car und dann Charles so ganz so, I know, so. Das fand ich dann wirklich, okay, hier funktioniert es. Also für mich war das jetzt eine gute Szene und dann mit dem she's a two-time Oscar-Nominee und so, da passt der Humor. Also mir gefällt Howard Stark auch in vielen Aspekten. Ich finde das eine witzige Figur und so quirlig und auch eine der besten Szenen war, als er sich da was zu essen macht, da habe ich mich gedacht. Ah ja, genau, da habe ich auch drauf geschaut. So die Früchtchen, wo er drauf ist. Ja, genau. So eine Beere oder so. Ja, ich glaube, er hat irgendwie Erdbeeren drauf gemacht. Und dann hat er ja noch gesagt, und jetzt bitte noch den Senf. Ja, was ist denn das für ein Frühstück? Ja, und auch da, als sie dann bedroht werden, sagt er ja nur noch so, please put down the mustard at least. Also, ja, oder? Ja, er sollte dann wenigstens das machen können. Ja. Und da ist dann wieder Jarvis so wie die Cartoon-Figur in der Szene, also wechselt sie wieder. Ja, das eben da finde ich dann auch, finde ich der Humor, manchmal ist er mal ein bisschen zu cartoonig, aber dann gibt es Momente, wo ich, da passt er dann für mich jetzt schon. Ja. Und jetzt, aber sonst, ja. Und sonst können wir auch nochmal zurückgehen zu Whitney Frost, weil. Eben ich mochte diese Figur wirklich sehr gern und einfach auch weil die Schauspielerin, also mir hat die Eindruck gemacht, eben auch, ich habe es ja immer wieder gesagt, die Stimme und so, was mich jetzt ein bisschen nicht enttäuscht hat, sondern einfach ich dachte, ja, das ist wieder ein auch bekanntes Erzählmotiv, ist, dass sie quasi die weibliche Wissenschaftlerin hier eine sehr intensive und hochstehende Arbeit leistet und am Ende sind es so drei Typen, so drei Männer, die quasi die Früchte ernten, weil sie ja dann die sind, die Maschine bauen und die ja dann auch von Peggy und Rose so gesagt bekommen, ach, ihr könnt es doch und ihr seid so toll und so. Und dann dachte ich so, ja, aber eigentlich ist es Whitney Frost, die das gearbeitet hat und jetzt dürfen diese drei Typen sich cool fühlen, dass sie so eine Maschine bauen. Fand ich ein bisschen schade quasi. Ja, es ist überhaupt, also Rose und Anna sind ja beide dann nicht mehr groß aufgetaucht und dann waren es halt doch sehr, das Team war dann jetzt wieder sehr männerlastig. Stimmt. Und eben Whitney hat dann nicht mehr so einen großen Moment bekommen. Ja. Und das fand ich einfach so schade. Sie war ja dann so sehr, also sie hat einfach dann ihre Wissenschaftsarbeit gemacht, die sie dann eben so geklaut haben und ist dann nachher einfach kurz, schnell, bündig hat erledigt worden. Und immer so, hä, sie ist doch der große weibliche Antagonist. Ja, das fand ich halt auch, dadurch, dass wir nicht so viele andere Frauenfiguren hatten, ist es auch wieder die typische, die Frau wird verrückt an der Macht quasi. Die Macht ist zu viel für sie. Das heißt, wenn eine Frau dann so viel Wissen und so viel Macht in ihren Händen hat, kann sie gar nicht anders als verrückt zu werden, während ein Typ wie Howard Stark ein funktionierender Idiot ist quasi. Also der ist, also ich würde jetzt nicht sagen, also der ist ja auch ein bisschen verrückt, aber quasi er funktioniert halt sozial und so. Und ich finde, es wird so oft gezeigt, auch manche unserer Hörerinnen kennen vielleicht Merlin, wo wir auch wieder die Hexe haben, also Morgana, die ganz viel Macht hat, aber quasi auch wie wahnsinnig wird. Und so, dass das Frauen mit zu viel Macht wahnsinnig werden, das ist einfach so. Gibt es immer das wieder. Sieht man auch, Weil am Ende landet sie im Irrenhaus, oder? Das ist auch so. Und ich dachte, sie ist so toll, sie kann doch nicht im Irrenhaus sitzen. Ja. Naja. Nämlich die Kräfte hat sie jetzt nicht mehr. Und ist immer, sobald die Kräfte weg sind. Aber ihr Genie hat sie eigentlich noch. Ja, genau. Ob sie das vielleicht verwenden könnte, irgendwie zum. Ja, aber vielleicht haben wir auch noch nicht das letzte von ihr gesehen, aber, ja, aber es sieht schon stark danach aus, dass sie jetzt da quasi von ihrem Männer, ja, von ihrem Männer betreut wird oder besucht, aber eigentlich. Ja, naja. Sonst vorbei ist. Man hätte ihr nochmal einen großen Auftritt gegönnt, das stimmt. Genau, genau. Ja. Weil ich denke da wirklich zum Beispiel an den Kampf, wo sie dort, wo nachher Peggy ja die Verletzung hatte, der war viel intensiver. Ja, der war krass. So eine Gegenüberstellung hätte man noch, hätte sie verdient, ja. Gut. Nun, eben vor haben wir, hast du ja gesagt, dass eben, dass diese Peggy Sousa, dass da dieser Abschluss dann wohl eher so als, also da, genau, dass er da ja in Gefahr war und sie sich dann die Mühe gemacht haben. Das führt ja dann dazu, dass am Schluss Sousa sie, Peggy ja dann so aufzieht damit, dass sie jetzt halt doch ihr Leben auf den Spiel gesetzt hat, um ihn da zu retten. Und dann endlich, oh mein Gott, sie küssen sich. Und du hast ja da so einen Wunsch gehabt, dass wenn sie sich küssen... Ah ja, sie merken. Ah oh, nee, ist doch nichts. Oh. Und es ist lustig, ich habe so in Kommentaren zu bei der Kritik bei AV Club hat jemand genau das Gleiche geschrieben in den Comments. So, dass diese Person war auch hatte die Hoffnung, dass sie dann merken, es ist irgendwie awkward und dass sie doch lieber Freunde bleiben wollen. Weil die wären so und, süß zusammen. Also ich fände die echt nett zusammen, aber für mich hat sich keine irgendwie Spannung Es auf war mich nicht übertragen. So. Ja, da gibt es wirklich andere Pärchen im TV-Universum, die stärker wirken. Ja. Ja, da haben sie noch ein bisschen Probleme, weil bei Agents of S.H.I.E.L.D. mit, also jetzt einfach kurz ein Beispiel, Daisy und Lincoln, also die sind auch wirklich so, wieso, wie sind die jetzt zusammen? Lincoln, unser Lieblings. Ja. Wo ich nie den Namen weiß. Ja. Ja. Oder Luke, oder irgendwas mit Alice. Genau. Aber ich finde es schön, also eben, ich finde es schön, dass Sousa noch lebt, weil ich, das wäre schade gewesen. Inas Figur mag ich ja nicht gerne. Genau. Ja. Und so, und ich weiß noch, dass mir, glaube ich, dann Wilkes und Sousa zusammengefahren haben, aber ich weiß nicht mehr, warum. Hatten die noch große Szenen? Ja, oder haben sie mir, vielleicht haben sie noch nicht gefahren, ich habe auf jeden Fall irgendwie gemerkt, ja, vielleicht haben sie noch mal ein paar Dinge zueinander gesagt. Und so. Ja, und Wilkes hat sich jetzt aus der Sache zurückgezogen. Ja, aber er hat überlebt. Ja, das fand ich sehr gut. Job ja, so. Das ist super. Das ist gut. Ja. Weil da habe ich ehrlich gesagt gedacht, er wird es nicht schaffen am Schluss. Aber also vorher schon wegen diesen, weil er diese schwarze Masse Zero Matter in sich hat und so. Aber jetzt ist das noch. Und das sieht dann halt einfach wie, es ist zu viel passiert, wäre es anders gekommen, dann vielleicht schon. Irgendwie, ja. Also sie haben es dann relativ einfach gelöst, aber damit sie halt dann eben ohne schlechtes Gewissen jetzt dann doch mit Sousa halt zusammenkommt. Und dann, ja, es gibt, ich habe dann gelesen, ein paar Leute, die es halt wirklich dann so sehen, dass der nur da war, um dieses Liebesdreieck spannend zu machen. Und dass sie halt eben jemand hat, für den sie dann vielleicht auch Gefühle hat und dann auch so, weißt du, wenn er jetzt einfach ein normaler Zivilist wäre, der dieses Problem hat, dann wäre es halt nicht so eine dringende Sache. Also ich meine, das fand ich, hat ja immer wieder gut funktioniert. Also quasi, dass es uns sehr wichtig war, also zu mir zumindest und halt Peggy sehr wichtig war, dass es erfolgreich ist, die Mission, oder dass man ihn da noch rausholt. Ja, dass er eben da das übersteht. Ja, also das finde ich halt gut funktioniert, ihn als Sympathieträger aufzubauen und dann... Ja, aber sie in Hollywood mögen sie es halt einfach immer sofort mit romantischer, sexueller Basis aufzubauen und nicht einfach, hey, weil er einfach ein guter Mensch ist oder so. Ja. Also Peggy ist natürlich jemand, der auch so jemand retten möchte, auch, aber sie haben es halt dann durch das noch verstärkt. Ja, und halt Zusatz Freundin Violet ist ja jetzt auch für nichts mehr. Unnütze Verschwendung an wundervollen und ich finde auch sehr schön, aber das tut ja nächste Sache. Schauspielerin. Ja, die war nur da, dass er am Schluss wieder frei war. Ja. hat es irgendwie nicht gebracht. Mhm. Das ist eben, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, dieses typische Verlobtsein vom einen Liebesdreieck Person und dann nur zum alles irgendwie komplizierter zu machen, aber sonst hat es keinen Sinn. Ja. Plot Device, sagt man. Ja, dann. Genau. Naja. Gut, Liebesdreieck Peggy mit Susa, falls es dritte Staffel gibt, dann haben wir die wohl einfach dann als Pärchen. Mal schauen. Keine Ahnung, wie das. Ich kann es mir eben gerade nicht vorstellen. Ja. Peggy mit einer in einer Beziehung. Ich frage mich, wie Angie auf Susa reagiert, weil sie ihn die ganze Zeit hochnehmen wird oder so. Also so von wegen. Ja, genau. Weil ich weiß. Obwohl, das Problem ist ja eben, Angie ist in New York, sie sind in Los Angeles. Ja. Ach so. Ja. Ich dachte, die gehen jetzt alle zurück, aber stimmt, Susa hat seinen Job. Ja, und Thompson sagt am Telefon dann, dass er jetzt alleine zurückfliegt. Ja, aber Peggy tut einfach noch ein bisschen verlängern. Ja, aber ja. Wir wissen ja nicht mal, ob es eine dritte Staffel gibt. Also. Ja, genau, das ist noch nicht sicher. Ja. Also es gibt jetzt schon irgendwie Interviews, wo sie gesagt haben, ja, man muss die Hoffnung nicht ganz aufgeben oder so. Aber, ja, wir wissen es einfach noch nicht. Dann gehen wir doch zu Thompson weiter. Ich fand es witzig, mit als er fragt, was er machen soll, und dann Peggy sagt, how about the dinner, Otis? Ja, und das war so. Genau, und das. Und er so, ja, okay, mach. Ja, das danach endlich noch. Mal. Endlich. Ja, das fand ich witzig. Gute Retourkutsche. Ja. Und Peggy vergibt ja der Thompson auch noch. Ja, wobei ich da so ein bisschen gedacht habe, also als sie sagt, du bist ein guter Mann, also you're a good man, check. Ja. Und da dachte ich auch so bei mir, ja, und zum anderen hat sie auch einfach etwas gegen ihn in der Hand. Ja, so. Ja. Und es ist besser, ihn zu haben als eine neue, unbekannte Größe. Von daher denke ich, ist es... Das stimmt. Und jetzt hat sie ihn langsam, glaube ich, dann mal gebändigt. Ja. Wobei er aber jetzt leider... Ja. Ah ja, genau. Das ist ja eben der Cliffhanger. Obwohl... Ah, du meinst, es ist gar noch nicht sicher, ob er tot ist. Also ich, mein erster Eindruck war schon, der ist ja, tot. Ja, für mich auch. Aber jetzt gibt es halt schon Leute, ja, seine Augen sind zu, und ich denke, weiß, wenn sie offen und glasig sind, dann ist relativ klar, ja. Wenn es ein Kopfschuss ist, ist ja, es sicher klar. Es war kein Kopfschuss, gell? Ja, es war so, und da haben Leute gesagt, ja, es war so eher in die Schulter, aber dann einerseits sieht es auch aus, als wäre es im Herz. Ja. Und ich glaube, sie haben es jetzt, also wenn die Serie abgesetzt wird, dann ist er halt einfach tot, ja. Aber falls jetzt eine weitere Staffel gibt, könnte es theoretisch sein, dass er vielleicht doch noch im letzten Moment entdeckt wird und hat nicht ein Herz, also dass es nicht im Herz getroffen wurde und er einfach bewusstlos ist. Aber es sieht aber schon sehr aus, als wäre er wirklich tot sein. Aber beim TV-Serien ist es wirklich immer so, nur wenn es Kopfschuss ist und sie wirklich die Augen glasig offen haben, alles andere kann immer noch verwendet werden, damit sie doch wieder noch gerettet im letzten Moment wieder noch. Außer sie heißt Hand. Damals ich weiß nicht, ob wir beide gedacht haben, bei Agents of S.H.I.E.L.D., als Ward Hand umbringt, dachten wir auch noch so. Da zieht man die Leiche nicht, stimmt. Ja, genau. Es gibt dann Fälle, also ja, es kommt darauf an, das stimmt. Nein, aber ich meine, eben. Man weiß es einfach nicht. Aber also diese Regel, von wegen, wenn man die Leiche nicht sieht, ist nicht sicher. Ich meine, das sind sie halt trotzdem die Fälle, wo dann die Charakter wirklich auch nicht mehr am Leben sind. Ja. Hattest du denn noch was anderes zu Thompson? Also zuerst nur kurz nochmals zurück, also von wegen, dass ja Thompson jetzt wirklich schon oft eigentlich falsche Entscheidungen getroffen hat und falsche Einschätzungen und so, und dass dann Peggy sagt, ja, you're a good man, bla bla bla. Ich habe so, also irgendwann darfst du ihm dann schon mal sagen, dass er jetzt nicht so gut ist. Ja. Sie hatten ja mit einer Waffe bedroht und so. Ich meine, klar, sie hatten schon ihre klare Streitereien, aber ich so am Schluss dachte ich mir so, also, sie sagt auch eher zum alles einfach schön ab zu beenden. Dass aber eben, wenn der Charakter wirklich tot ist, dass er halt am Schluss nicht Peggy irgendwie sagt, ja, du bist jetzt voll scheiße und so, sondern halt doch noch. Und, weil halt einer der Guten und eben halt doch ein Guter. Und eine meiner Lesarten wäre, dass Peggy einfach, sie ist Agentin, sie weiß, wie man Leute auch manipuliert Und es ist viel besser, ihm zu sagen, you're a good man, und quasi das auch in ihm zu stärken dadurch, weil er hat ja schon, er ist ja schon immer wieder, kommt er zurück oder ist dann doch kollegial oder loyal oder so. Am Schluss immer, Und quasi das wenigstens ihm zu stärken und bei sich zu denken, ich habe nach wie vor etwas gegen ihn in der Hand und ich weiß auch einfach, wie man mit ihm umgeht, weil das macht sie ja öfters deutlich, dass sie sagt, ich kann ihn, ich kann mit ihm umgehen, ich weiß, wie, ja, ich, wie ich ihn nehmen muss. Ja, und so. Ja, dann. Ja. Ja. Und sonst habe ich nur, hat eben die letzte Szene der Serie, falls sie jetzt abgesetzt wird, wäre es halt dann schon ein bisschen blöd, also das ist so ein Cliffhanger-mäßig, also eben, dass ja dann diese Akte gestohlen wird, wo es ja um Peggy oder ihren Bruder geht. Gell? Da komme ich nicht ganz raus. Ist jetzt ihr Bruder oder dort? Ich weiß es auch nicht. Oder sie? Weil ich hatte das Gefühl, dass dort M steht für Michael. Ah. Aber sie haben darüber geredet, als wäre es eben, als wäre da Peggy das Thema. Und ich so, hä? Egal. Na, jedenfalls einfach, dass es ein Cliffhanger ist und nicht so, Leute, ihr wisst ja nicht, ob ihr weitermachen könnt. Und das ist halt immer so ein bisschen. Also, dass sie, also der letzte, dass Peggy einfach dann mit Susa so ein Happy Ending hat, Happy End, wäre halt dann, wenn es wirklich die letzte Folge wäre von Agent Carter, wäre halt dann ein bisschen passender, als wenn es mal so ein Cliffhanger ist. Ich finde es schade, also ich weiß nicht, ob sie das machen können, aber ich fände es echt spannend, wenn noch S.H.I.E.L.D. ins Spiel käme. Ja, das wäre aber das cool. Wär einfach, in der nächsten Staffel. Ja, das wäre einfach das cool. Soweit, das habe ich auch die Hoffnung. Also eben, es ist noch nicht sicher, dass es wirklich vorbei ist, deswegen hoffen wir mal weiter. aber sonst, ja, ist halt immer diese Frage, das ist halt schwierig für die Serienmacher, wenn sie, das ist echt blöd, dieses System, wenn die kreativen Leute in deiner Serie nicht sicher wissen, ob sie die Geschichte weitererzählen dürfen, das ist echt nicht ein gutes System. Ja. Tja. Gut. Zu Anna hätte ich noch was. Weil wir haben ja dort diskutiert von wegen eben, dass ja, da passiert etwas einer Frau, aber man sieht dann nur die Reaktion des Ehemannes. Und jetzt haben wir sie ja nur kurz nochmals getroffen und irgendwie, Charles hat vorher nur erwähnt, dass sie einfach viel geweint haben. Ja. Aber viel mehr. Also fand ich dann halt auch wieder so, okay, ja, gut. Haben wir es jetzt halt so abgeschlossen. Ja. Aber sie hat sich ja dann noch verabschieden können. Aber ja, eben ist halt jetzt einfach diese Storyline von eine Frau verliert ihre Fähigkeit, Kinder zu kriegen, wurde jetzt hier nicht, sagen wir, vorbildhaft umgesetzt, finde ich jetzt. Ja. Aber nein. Also sie ist ein lieber, interessanter Charakter und haben das Potenzial nicht ausgeschöpft, nein. Denke ich auch. Also überhaupt hätte man vielleicht ein bisschen weniger dem Wissenschaftler Raum geben können und mehr Rose. Ja. Weil wir haben ja eigentlich mit Howard und Wilkes hätten wir zwei Wissenschaftler gehabt und einfach dadurch, dass Howard immer weg war und eben auch die Krankenschwester hätte man vielleicht nicht, aber ja. Also ich stelle mir gerade so vor, so ein Bild mit Peggy und dann um ihr herum halt einfach mehr weibliche Charakter. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem also diese Staffel hatten wir ja welche. Eben, wir hatten Rose, hatten eine Krankenschwester, wir hatten eine intelligente, also in Anna eine intelligente, fähige, nicht fähige, intelligente, so distinguierte, also so kulturell auch begabte Frau. Und wir hatten Dottie. Also da hätte schon noch. Ja, dort hatten wir ja ein bisschen, dass sie miteinander gearbeitet aber haben. Aber es hätte ein bisschen mehr Potenzial gehabt, quasi da Schicksalsgemeinschaften entstehen zu lassen noch mehr. Und halt einfach eben von wegen, zu der Zeit waren halt die meisten in dieser Welt, also in diesen Berufen Männer. Eben das, also im ersten Staff geht es ja wieder darum, dass sie die einzige ist in einem Raum voll Männer, aber dass dann eben die Weiterführung. Wäre natürlich cool, wenn da wie mehr so ein Frauenteam. Ja. Eben mit Rose geht sie eigentlich dann schon in diese Richtung, aber die ist jetzt doch wieder am Schluss dann nicht mehr dabei gewesen. Das ist noch merkwürdig. Ja, und ich meine, man kann ja auch die Nischen oder die Erzählstränge und auch entsprechend wählen. Also, dass man halt plötzlich. Es ist ja konstruiert, Also, ich meine, auch in den 50er Jahren gibt es Frauendomänen und Räume, wo einfach hauptsächlich Frauen sind. Also, ich meine, zum Beispiel in der letzten Staffel mit dem Frauenwohnhaus da. Ja, genau. Oder so. Genau. Oder, und dort hatte es auch nicht wirklich ja. coole Sachen. Ja. Oder wenn du in gewisse Berufe reingehst, die dann auch sehen, als wenn irgendwer undercover gehen müsste, als Sekretärin oder so. Mhm. Oder ja. was weiß ich, Anna Jarvis, dann. Naja, gut. Also so etwas hatten sie ja kurz, wo Peggy als Sekretärin sich kleiden musste. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ah, da, mehr. Die, ja. Okay. Mit dem. Und da habe ich gerade, ich glaube, die Schauspielerin Hayley Atwell hat dann so, was sie sich wünscht für die spätere Staffeln, wenn es die wirklich dann gibt. Eben, dass sie zum Beispiel auch die politischen Entwicklungen, die dann auch für Frauenrechte ja, und genau, so, wie das da Peggy... Gelesen. Das wäre eben wie voll Peggy cool. darauf reagieren würde, gell? Ja. Eben, es hätte das Potenzial. Ja. Oh. Und das fand ich, eben Agent Carter finde ich dann eben schade, dass die Serie da dann eben doch sehr so simple. Also eben hier hatten wir jetzt eine weibliche ja. Hauptbösewicht, das ist schon mal super, aber das dann wie so da eben, ach ja, da so eine. Materie, die einem so tödliche Kräfte gibt und das muss man jetzt halt irgendwie besiegen ja. und dann nicht so, ah, da könnte man auch so viel mehr machen. Nimm das mit S.H.I.E.L.D., der Aufbau von S.H.I.E.L.D., so politische Sachen, das wäre genau das, wo ich mehr Lust drauf hätte. Ja, auf jeden Fall. Und Dottie ist ja noch frei. Also ja. Dann haben wir dann auch wieder eine weibliche Figur, mit der man noch viel machen könnte. Das wäre cool, ja. Das wäre wirklich cool. Weil die zwei zusammen gefallen mir jetzt echt. Ja, die sind der Hammer. Ja, die werden auch geschickt, ja, habe ich dann gesehen, natürlich. Denke ich auch. Ja, ja. Also die haben auch, also eben, ich finde, die haben auch ordentlich Chemie miteinander. Genau, wollte ich ja gerade sagen. Und Dottie hat ja so eine Anziehung zu Peggy, ja. die relativ stark ist. Da, aber eben die Folge, wo sie Dottie holt und dann dort undercover... mit ihnen zusammen, also die fand ich am besten, habe ich eigentlich so im Kopf. Mhm. Ja, also da kann man gerade mal sagen, würdest du jetzt gerade sagen? Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe so Szenen, Folge. Die mir am besten gefallen haben. Mhm. Mir hat diese Szene so gut gefallen, als sie da alle angebunden sind im Keller und ja. Dottie und Peggy sich dieses Duell im sich befreien liefern. Ja, genau. Und genau. Harvey ist irgendwie toll. Auch ganz süß im Hintergrund. Sich ja auch selbst befreit, ja. das fand ich irgendwie auch nett. Und da muss ich gestehen, ich schaue diesem Schauspieler, den Mafia-Typen gespielt hat, ja. dem schaue ich immer gerne zu. Das irgendwie, das war jetzt nicht meine Lieblingsrolle von dem, ich finde, der hat einfach der witzige Art, sich zu bewegen und so. Ja, der hat es ja, gut gemacht. Ja. Und ich kenne den auch von irgendwo, aber ich kann es gar nicht ja. zuordnen. Aber ich weiß, der ist bekannt. Also ich kenne ihn mindestens von Veronica Mars und habe das Gefühl, ich kenne ihn auch sonst noch. Und die Stimme ja. von Whitney Frost. Oh. Ja, also die Schauspielerin ist echt cool. Ja. Ja. Die haben sie gut ausgewählt. Ja, zu hören. Ja. Ja, so. Eben. Also da bin ich schon mal, dass sie wenigstens, also eben mit Dottie hatten wir ein Art Nebenbösewicht in der ersten Staffel und obwohl sie war ja doch so wie Peggys ebenbürtige weibliche so, aber sie war ja dann eher eine Schergin, also wie sagt man, ja, Schergin des anderen, dieses Hypnotiseurs, ja. weiß nicht mehr wie der hieß, aber genau. hier eben das finde ich echt cool, so das weibliche Superheldin, dass die dann auch wie einen weiblichen Bösewichtin. So eine Antagonistin, eine Gegenspielerin. Genau. Das finde ich, weil das hat es im Marvel Cinematic Universe hat es wirklich noch nicht gehabt. So wirklich eine, das, weißt du, wenn Captain America hatte da Red Skull, Thor hat Loki und dann später diese Elfen. Da, eben einfach mal, das ist ein weiblicher Hauptbösewicht. Und eine Gegenspielerin auch noch ja, und so. Genau. Ja. Ja, stimmt. Genau, das hat das wirklich zu wenig und Agent Carter hat da jetzt eigentlich mal, hat das jetzt zuerst eigentlich gemacht, ja. ja. Vorher hatten wir das wirklich. Ja, das also halt nicht im Cinematic Universe. Als Scarlet Witch ja. halt kurz, aber, also, oder ja, kurz. Ja, die war, ja, stimmt, sie haben auch länger. Gegeneinander, ja. Ja. Aber ist ja, das stimmt. Also bei Agents of S.H.I.E.L.D. ist natürlich wieder anders, stimmt, ja. mit der Mutter. Ja, ja, sag jetzt nicht mehr. Aber dort hat es schon auch weibliche böse Figuren. Allerdings eben Agents of S.H.I.E.L.D. hat einfach so ein großes Figurenkabinett, dass das schon sehr komisch wäre, wenn es da gar nicht. Ja, das wäre dann sehr auffällig. Genau, aber hier ist wirklich so der Haupt. Die Hauptantagonistenfigur ist eine Frau. Ja. Das ist cool. Doppelt. Ja, ja. Dann treffen wir uns wieder in 4 oder 3 Wochen, gell, für Agents of S.H.I.E.L.D. Genau, das ist unser Plan. Wir wollen dort mehrere Folgen dann am Stück besprechen. Genau, das heißt. Bei Agents of S.H.I.E.L.D. macht das durchaus Sinn, weil eben sind die Storys ja zum Teil eben so. Weil es so viele Figuren hat, geht es dann nicht mit jeder Figur gleich schnell vorwärts. Es hat so viele Stränge, dass es sich lohnt, ein bisschen alle laufen zu lassen. Genau, genau. Das geht dann, glaube ich, dann sehr gut. Dann, cool. Ja. Sind wir jetzt mit Agent Carter, Staffel 2? Ja, drücken die Daumen oder den Daumen. Mir wurde mal gesagt, dass beide Daumen drücken Unglück bringt. Oh nein. Okay, aber das war im Kindergarten, also in den 90er Jahren, von daher. Das ist vielleicht falsche Information, aber da drücken wir die Daumen, dass es weitergeht mit Agent Carter. Ja, dass sie ein grünes Licht bekommen, weil es wäre schon schade. Genau. Das und allen euch wünschen wir viel Spaß mit Agents of S.H.I.E.L.D. Ja, mit genau. Nicht der neuen Staffel, sondern der zweiten Hälfte der dritten, wie ich heute wieder gecheckt habe. Genau. Ja. Und von Civil War ist noch ein neuer Trailer heute rausgekommen. Stimmt. Wann kommt der Film raus? Im April. Im April. Ist jetzt richtig. Okay. Ja. Und der hat aber diesmal nicht so große Auswirkungen auf Agents of S.H.I.E.L.D., wenn ich richtig informiert bin, oder? Da kann ich gerade kurz sagen, ich habe ein Interview gelesen, da haben die Schreiber oder Produzenten haben ihm gesagt, ja, sie haben da jetzt gerade die Serie auch selber irgendwie nicht mehr geschaut und wissen gar nicht, was jetzt da mit Fish Oil gemeint ist. Also wegen den Inhumans man versteht, hat das Interview dann so verstanden, dass die Inhumans in Civil War kein Thema spielen werden. Ja. Also obwohl das ja in Agents of S.H.I.E.L.D., dass so etwas Weltumfassendes dargestellt wird, in den Filmen werden sich das, wie es aussieht, nicht aufgreifen. Ja. Was irgendwie krass ist und gleichzeitig verständlich, weil ja nicht jeder die Serie schaut und dann wäre es ja mega verwirrend, wenn da auf einmal ganz viele Leute mit Superkräften, die vorher nie da waren. Ja, es ist schwierig. Ja. Es hat eine schwierige Situation. Aber umgekehrt weiß es auch nicht. Also weil die Filme nicht auf die Serie reagieren, heißt ja nicht, dass nicht auf die. Ja, ich glaube, es wird jetzt wohl immer mehr getrennt sein, weil es immer komplizierter wird. Aber vielleicht gibt es ja dann doch kleinere Sachen, die sich dann doch überlappen. Ja, warten wir es mal ab. Ja, genau. Gut. Okay, dann verabschieden wir uns. Ja, viel Spaß bei Agents of S.H.I.E.L.D. oder was ihr sonst so schaut. Ja. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss. Tschüss.